Kurz nach der Verleihung der Oscars laufen die in Los Angeles prämierten Filme in sehr vielen Kinos, aber nichtsdestotrotz gehen jede Woche neue internationale Filme in Deutschland an den Start. Die Kritikerin Anke Lewicke hat sich den argentinischen Film El Clan und die französisch-deutsch-niederländische Koproduktion Francophonia ausgesucht. Lassen wir uns mit dem Film El Clan anfangen. Wenn man diesen Titel hört, weiß man, es muss um kriminelle Verwicklungen gehen. Pablo Traperos Thriller basiert auf einer wahren Begebenheit. Was hat sich denn da Anfang der 80er Jahre in Argentinien abgespielt? Na, es geht um so eine gutbürgerliche Vorzeigefamilie, nettes Häuschen, nettes Ehepaar, erfolgreiche Kinder. Und der eine Sohn ist auch ein populärer Rugbyspieler und über dessen Beliebtheit kommt der Vater einfach an so Kids aus reichen Hause ran, die er dann entführt, in den heimischen Keller schleppt und dann hohes Lösegeld fordert. Wenn das Lösegeld nicht alsbald bezahlt wird, dann skrupellos werden diese jugendlichen Kinder oder manchmal auch Ehefrauen umgebracht. Und was man mitbekommt, ist tatsächlich, dass das so ein Job ist für ihn. Und das ist ein Job, den er eigentlich während der Diktatur schon gemacht hat. Weil damals war er eine Art Folterknecht, hat eben im Auftrag der damaligen Machtinhaber eben Studenten entführt, Regierungsgegner, die in seinem Keller schon sozusagen aufbewahrt, bis sie dann ermordet wurden. Und er macht eigentlich genau dasselbe weiter, nur dass er jetzt Geld dafür fordert. Und er wird auch von den gleichen Leuten immer noch gedeckt. Und insofern ist der Film vielleicht auch ganz interessant, weil diese Leichen im Keller sind auch die Leichen einer argentinischen Gesellschaft, die noch lange nicht in der Demokratie angekommen ist. Bei den Filmfestspielen in Venedig bekam Traperos den Silbernen Löwen für die beste Regie. In seiner Heimat Argentinien lief der Film, was man hört, sehr gut. Welche Form hat er denn für diese ungeheuerliche Geschichte gewählt? Ja, das ist schon ein wagemutiger Genremix. Also einerseits ist es natürlich ein Psychogramm dieses Vaters, der so stahlblaue Augen hat, der überhaupt keinen Widerspruch duldet, der kein Unrechtsbewusstsein kennt. Also es ist schon einfach ungeheuerlich, diese Fassade, wie auch seine Familie einfach kriminalisiert. Natürlich begehrt der eine Sohn dann irgendwann auf, also es wird auch ein Vater- und Sohn-Drama. Aber das Ganze ist eben auch ein Thriller, der einen unheimlichen Drive hat. Also man könnte jetzt sagen, oh, vielleicht ist der Film manchmal zu laut, weil es gibt die ganze Zeit so Popmusik aus den 80er Jahren, aber es macht einfach auch Sinn, weil die Leute in dem Keller, die stöhnen und schreien natürlich und das muss man überdecken und deshalb wohnt die Familie eben immer zu lauter Musik, dann macht die eine Tochter die Hausaufgaben, so wird gegessen, also es wird so inhaltlich eingebaut und dann habe ich zeitweise gedacht, oh, noch eine Entführung, brauche es wirklich diese Action-Einlagen, aber es macht dann auch wiederum Sinn, weil man dadurch diese ungeheuerliche Mechanik auch mitbekommt, dass hier wirklich so ein Geschäft betrieben wird. Also ich muss sagen, diese vielen verschiedenen Facetten und Perspektiven werden dann doch ein, wie man so klassisch sagt, runder, unterhaltsamer Film. Er ist auch tatsächlich unterhaltsam, dieser Film noch. Der zweite Film, Anke Lewicke, über den wir reden, spielt zur Zeit der deutschen Besatzung von Paris. Hitler hat Paris im Juni 1940 in den frühen Morgenstunden durchquert und für den Arc de Triomphe und den Obelisken geschwärmt. Der Louvre war eigentlich nichts für ihn. An welche Orte nimmt Alexander Sokurov in Francophonia die Zuschauer mit? Ja, also ich würde sagen, der Louvre ist schon der Ausgangspunkt für seinen inneren Monolog. Man hört ihn die ganze Zeit. Das ist ein raunender, weltgewichtiger Monolog über Kunst, über europäische Kulturgeschichte, überhaupt über europäische Historie. Und das ist natürlich ganz schön. Dann begegnet einem auf einmal im Louvre Napoleon. Und das ist ja ganz interessant, weil Napoleon war natürlich ein Kunsträuber, hat aber natürlich dadurch auch wieder Kunst bewahrt. Und dann steht er da im Louvre auch vor seinem Bild, was seine Krönung zeigt. Und dann ist das so, ohne Publikumsverkehr kann man das dann einfach bewundern, auch so Details. Und gleichzeitig gibt es so nachinszenierte Szenen, wo es eben um einen Nazi geht, der eingestellt wurde, die ganze Louvre-Kunst zu bewahren, der sich mit dem Museumsdirektor damals gut verstanden hat. Also es wird immer wieder hinterfragt, wie sehr eben Kunst und Macht Hand in Hand gehen. Und es ist einfach ein sehr assoziativer Film. Dann läuft Marion wieder durchs Louvre, dann gibt es Pappmaché-Flugzeuge. Also er ist so eine Zumutung im positiven Sinne, weil man sich da einfach stellen muss und weil unheimlich viele Räume einfach aufgemacht werden. Als dieses Werk in Venedig lief, gab es auch kritische Stimmen, vor allem aus Deutschland. Es hieß, der Film würde die anderen Verbrechen der Deutschen verharmlosen. Finden Sie, Anke Lewicke, diesen Vorwurf gerechtfertigt? Ja, es stimmt schon. Es gibt ja auch so ein Stereotyp, so ein Klischee, die deutsche Kunstsinnigkeit, der Kult, also der Nazi mit kultureller Bildung. Das ist hier so ein bisschen eindimensional dargestellt und es ist schade, dass in diesem Punkt der Film eben nicht noch einen weiteren Assoziationsraum aufmacht, sondern da regelrecht eine Tür zumacht. Also die ganze Barbarei, die die Deutschen außerhalb des Louvres angerichtet haben, die werden wirklich nicht thematisiert. Aber dafür gibt es eben auch wieder so viele andere Sachen. Also so viel Gegenwart ist auch in dem Film drin. Also wenn man jetzt heute das Fluss der Medusa sieht, muss man natürlich an aktuelle Nachrichtenbilder denken. Oder wenn man in den Raum mit den assyrischen Kunstschätzen geht. Und gleichzeitig gibt es so eine Rahmenhandlung, da sieht man eben immer, wie Sokurov mit so einem Containerschiff redet. Das sind so reale Aufnahmen. Dieses Containerschiff ist mitten im Sturm. Und in den Containern sind einfach die europäischen Kunstschätze drin. Und das, finde ich, ist eigentlich wiederum ein ganz schönes Bild, wie es heute um Europa steht. Frankophonia und El Clan, diese beiden Filme, hat Anke Lewicke kritisch betrachtet. Sie starten am Donnerstag in unseren Kinos. Schönen Dank für den Besuch im Studio.